der Tradition bestieg ich den Familienthron. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und deshalb wurde ich Bankkaufmann. Mein Vater war schon Ökonom und ich bin sein Sohn. Ich liebe das Geld. Verstehen Sie mich nicht nur seinen Wert. Ich liebe das Geld an sich. Und wenn man mir jetzt gleich Gier unterstellt, Gier ist der Motor für den Wohlstand dieser Welt. Seinen Wert. Ich liebe das Geld an sich. Und wenn man mir jetzt gleich die unterstellt,